Die Sonne steht am Himmel, wolkenlos. Wir wahrlich nicht führerlos, packen unsere Waffen bloß, graben unsere Hände in fremder Frauen Brüste, Lenden und Schoß. Knüppel aus dem Sack, mit dem Sack, Stoß um Stoß. Gewalt, Macht, Macht, Macht, Macht, Macht, Macht, Macht uns hart und härter, Pflugscharen zu Schwerter. Sieh, uns feucht vom eigenen Blut, nicht nur im Schritt, denn es landet Tritt für Tritt, für Tritt, für Tritt und Schlag für Schlag, für Schlag, für Schlag. Zielsicher in der verwahrlosten Brut. Faust, der Fuß, der Arm, die Axt. Die Kruppstahlzange reißt ihr mit lautem Kreischen von der Wange. Das junge, zarte, reine Fleisch bis der Knochen blitzend, blinkend, blank, zerschlagen, zerschmettert, zermalmt, darniedersank. Wir wandern, von einer Leiche zur andern, auf schwarzen Stiefeln sicheren Schrittes mit Stahlkappen, in der Uniform von Todesknappen, lesen in den Eingeweiden von alten Kindern und vergewaltigten Weibern unsere Zukunft, die Bar jeder Vernunft, aufgerissen und zerschlissen, vor uns liegt. Unser Gewissen besiegt. Aufgereiht am Straßenrand, wie Obst am Marschstand liegen sie, gibt uns der Verwesungsgeruch bekannt, welche Richtung wir nun gehen, dabei nur nicht zur Seite sehen, auch nicht nach hinten oder zurück, immer schön nach vorne, starr geradeaus. Humba, humba, humba, tätere, tätere. So steh ich an meiner Laterne, wie einst Lili Marleen. Leider brennt darin kein Licht, somit fehlt mir mal wieder die Sicht auf den Grund der Dinge, aber wozu auch immer alles sichten, der Führer wird schon richten. Egal wie lange Dörfer, Städte und Länder auch brennen, wer mag schon all unsere Taten benennen? Jeden Tag kommen neue hinzu, nicht nur bei mir, nein, auch du, du, du und du. Helden sind wir von edlem Geblüt, vom griechischen Olymp. Stoßen? Wollen Sie stoßen? Stoßen, stoßen wir sie, diese elendigen, räudigen Hunde? Bald ist es in aller Munde, sprecht es aus, immer, immer wieder, solange bis er vor Tollwut schäumt. Wir haben uns unser tausendjähriges Reich lange genug erträumt. Wir wandern, von einer Leiche zur anderen. Ah! Wie kann das sein? Kann mich nicht mehr halten auf dem Bein. Hab's nicht mal gesehen, das dreckige Schwein. Die Kugel hat mir den Bauch aufgerissen. Ich hätte es besser wissen müssen. Nun sehe ich auf einmal wieder klar. Das hier ist kein Spaß. Es ist nie einer. Gedärme quellen heraus. Die Scheiße rinnt wie Blut an mir herab. Ich biss mich. Wahrscheinlich biss ich grad. Auf mein eigenes Gesicht.